Die Sirenen kommen näher. Ich blicke zum See. Die Flammen spiegeln sich im dunklen Wasser, das von einem Schwarz ist, noch undurchdringlicher als der Nachthimmel in Brandenburg. Der Feuerschein taucht den Wald in flackerndes Licht. Unser Nachbar, der neben mir steht, starrt gebannt auf die erstaunlich hohen, grell-orangenen Flammen. Alles scheint sich zusammenzufügen. Alles passt. Wie eine perfekte Gerade. Eine Strecke von A nach B. Aber je länger ich auf das brennende Haus starre, desto unklarer und verworrener wird es wieder. Die gerade Linie verwickelt sich, verknotet sich wie ein loser Faden. Natürlich hatte mich Professor Emrald gewarnt. Wenn Sie weitermachen wie bisher, wird Sie das alles irgendwann heimsuchen. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ich kämpfe schon lange mit Gespenstern, die sich nicht abschütteln lassen. Inzwischen kann ich das zuckende Blaulicht erkennen. Sie sind fast da. Mir kommt wieder einmal diese Mathestunde vor vielen Jahren in den Sinn. Bei zwei parallelen Geraden ist der Abstand aller Punkte auf diesen Geraden konstant. Sie sind immer gleich weit voneinander entfernt. Im Unendlichen schneiden sie sich doch. Wenn man zwei parallelen Linien mit den Augen folgt, scheinen sie sich aufeinander zuzubewegen. Parallelität existierte also nicht, wenn ich das richtig verstand. Doch was sollte das bedeuten? Im Unendlichen. Als ich schließlich die Feuerwehrautos sehe, das brennende Haus vor mir, weiß ich, dass mein Mathelehrer recht behalten hatte. Parallelleben von Sebastian Lehmann. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Erster Teil. Wie jeden Morgen fuhr ich mit der U-Bahn zur Freien Universität, die am Stadtrand lag, tiefes West-Berlin. Eine Gegend, in die man sich kaum verirrte, wenn man nicht hier arbeitete oder studierte. Ich schlenderte zum Hauptgebäude. In einer knappen Stunde würde mein Seminar zur deutschen Nachkriegsliteratur beginnen, das ich jedes Semester anbot. Den Titel variierte ich. Die Inhalte blieben weitgehend dieselben. Professor Emrald stand vor dem Eingang des Germanistikinstituts und rauchte einen nach Vanille stinkenden Zigarillo. Er hatte vor ein paar Wochen verkündet, endlich damit aufzuhören. Ich bemerkte jedoch keine Änderung. Herr Färber, ich muss dringend mit Ihnen sprechen. Emrald musste fast jeden Tag dringend mit mir sprechen. Selten war es wirklich von Bedeutung. Unterhaltsam war es so gut wie immer. In Leipzig findet eine Konferenz statt, an der Sie teilnehmen werden. Es handelt sich genau um Ihr Thema. Was ist denn mein Thema? Konzeptionen der Liebe in der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. Mit meiner Promotion ging es seit nunmehr 2 Jahren nicht mehr voran. Ich glaubte nicht mehr an das Thema und Emrald musste sich bei der Institutsleitung ganz schön ins Zeug legen, um meinen Mitarbeitervertrag Jahr für Jahr zu verlängern. Sie werden nach Leipzig fahren, mein Lieber, nächstes Wochenende. So etwas finden die einfältigen Bürokraten von der Institutsleitung immer gut. Das ist selbst für Ihre Verhältnisse recht kurzfristig. Ja. Ich schätze, ich hätte Ihnen das schon früher sagen sollen. Das habe ich wohl irgendwie vergessen. Nachkriegsliteratur, vermute ich. Ja, das volle Programm. Ost und West hört sich alles sehr langweilig an. Immerhin, es gibt einen Beitrag über Thomas Bernhard. Sie selbst müssen nur einen kurzen Vortrag halten, das Übliche. Dann nehmen Sie einfach irgendein altes Kapitel aus Ihrer komischen Arbeit. Hört da sowieso keiner zu. Nächstes Wochenende ist wirklich sehr schlecht. Vergessen Sie es, Schenker hat sich längst angemeldet. Schenker war Emralds Sekretär. Ohne Schenker, das wusste jeder, konnte Professor Emrald nicht überleben. Er überwachte sogar seine privaten Finanzen und schrieb die Weihnachtskarten an die 3 Ex-Ehefrauen. Eigentlich habe ich schon andere Pläne. Familie und so. Ach, der Herr hat Familie. Aha. Wenn Sie nicht nach Leipzig fahren, dann haben Sie bald eine Familie und keinen Job mehr, um Sie zu ernähren. Aber wenn es nach mir ginge, dann könnten Sie bis zur Pension an Ihrer sinnlosen Dissertation rumschreiben. Aber leider sieht das hier nicht jeder so. Ich tue doch alles, um Sie glücklich zu machen. Hören Sie, Färber, ich habe jetzt eine Vorlesung zu halten. Wie immer bin ich nicht im geringsten vorbereitet und wie immer wird es brillant werden. Robert schlief schon, als ich nach Hause kam. Er war vor ein paar Wochen 5 geworden und durfte jetzt bis 9 wach bleiben. Mittwochs schaffte ich es trotzdem nicht rechtzeitig nach Hause, um ihn ins Bett zu bringen und noch ein wenig aus Jim Knopf vorzulesen. Johanna saß auf dem Sofa in unserem Wohnzimmer. Sie arbeitete viel von zu Hause aus für ihren Job bei einem kleinen Hörbuchverlag. Arbeitest du noch? Sie lächelte mich an und drehte den Bildschirm in meine Richtung. Es lief eine Serie. Dann bin ich beruhigt. Sonst würde ich mich wieder schlecht fühlen, weil ich den ganzen Tag nichts Sinnvolles gemacht habe. Immerhin hast du heute 2 Seminare gehalten. Eben. Nichts Sinnvolles. Ich höre mir schon selbst nicht mehr zu, wenn ich den Studenten zum 100. Mal das Gleiche über Max Frisch oder Martin Weiser erzähle. Und sie mir natürlich ohnehin nicht. Du armer, missverstandener Literaturwissenschaftler. Ja, das wäre schön, missverstanden zu werden. Leider verstehen mich alle immer genau richtig. Ich bin einfach sehr leicht zu durchschauen. Das stimmt nicht. Nur ich verstehe dich richtig. Du selbst verstehst dich schon gar nicht. Was für ein Hörbuch produziert ihr gerade? Ein Bestseller aus Frankreich. Wir haben ganz schön viel Geld für die Rechte hingeblättert. Ich bin unendlich müde. Und morgen muss ich den ganzen Tag ins Studio. Ich bin hellwach. Ich habe gerade mit Emerald 5 Tassen Kaffee getrunken. Natürlich stimmte das nicht. Emerald bewahrt in seinem Schreibtisch stets einige gut gefüllte Flaschen Rum auf. Und wir genehmigten uns gerne einen kleinen Schluck, den wir in den Kaffee schütteten. Der Rum hatte mich viel müder gemacht als der Kaffee wach. 15 Jahre Uni. Ich war im Grunde immun gegen Koffein. Wir schlichen durch den Flur zu unserem Schlafzimmer, um Robert nicht aufzuwecken. Er kommt nach dir. Schläft genauso tief und fest. Wir beobachteten eine Weile, wie Robert ruhig in seinem Bett lag und schlief. In diesem Moment war ich mir absolut sicher, dass mein Leben für immer so weitergehen würde. In der Nacht lag ich wach. Das kannte ich schon. Ich konnte zwar einschlafen, nach einer Stunde wachte ich jedoch wieder auf, unendlich müde, trotzdem nicht imstande, wieder einzuschlafen. Die Symptome hatten schon vor ein paar Jahren eingesetzt. Das erste deutliche Anzeichen war wahrscheinlich das langsame Versiegen der Ideen für meine Dissertation gewesen. Kurz vorher war ich mit Johanna und Robert zusammengezogen. Hatte es damit zu tun? Das konnte ich mir nicht so recht vorstellen, denn ich fühlte mich wohl. Ich war glücklich in unserer gemeinsamen Wohnung. Meine Damen und Herren, wir reichen jetzt Leipzig. Obwohl Leipzig nur eine knappe Stunde Zugfahrt von Berlin entfernt lag, hatte ich es noch nie hierher geschafft. Die Universität lag nicht weit vom Bahnhof entfernt. Ich irrte durch die unübersichtlichen Gänge, bis ich schließlich einen der Räume fand, in denen die Konferenz stattfinden sollte. Eine Teilnehmerin stand vor der Tür und starrte auf ihr Smartphone. Nachkriegsliteratur? Sie sah auf und nickte undeutlich. Ihr Gesicht wirkte auf eine seltsame Art gleichzeitig verschlossen und offen. Ich bin auch Nachkriegsliteratur. Paul Färber. Ich heiße Lea. Die Konferenz begann noch eintöniger, als ich es befürchtet hatte. Sogar der Vortrag über Thomas Bernhard zog sich zäh dahin. Der Referent hatte offensichtlich nichts verstanden. In der ersten Pause rief ich Johanna an. Was macht ihr? Ich räume auf. Wie ist es bei dir auf der Konferenz? Das Übliche. Ich will nicht drüber reden. Hier ist es schon langweilig genug. Ich wäre gern bei dir. Schleimer. Ja, okay, stimmt. Ich wäre jetzt überall lieber als hier. Ich dachte schon, du willst mir was Nettes sagen. Ich sage oft nette Sachen zu dir. Dass ich ein wenig wie Prinzessin Leia aussehe? Das habe ich nie gesagt. Außerdem ist das natürlich ein Kompliment. Geht gleich weiter. Bis morgen. Nach dem Vortrag über Martin Walsers späte Romane stand ich etwas abseits auf dem Flur und pumpte an einer riesigen Kaffeekanne, aus der allerdings nur noch ein kümmerliches Rinnsal schwarzer Flüssigkeit tropfte. Paul war dein Name, oder? Hältst du auch einen Vortrag? Nee, ich bin einfach nur so vorbeigekommen, um mich von meiner langweiligen Diss abzulenken. Wovon wird dein Vortrag handeln? Liebe. Also Konzeptionen der Liebe in der deutschsprachigen Nachkriegsliteratur. Der nächste Vortrag geht los. Kommst du mit? Ja, klar. Am nächsten Morgen in Leipzig, eingesperrt in ein viel zu kleines Zimmer eines Billighotels, sehnte ich mich nach meinen morgendlichen Ritualen. Nach dem Blick aus dem Küchenfenster, einem heißen Kaffee, dem Weg zur Uni. Der erste Vortrag, schon wieder Walser, sollte um 7:45 beginnen. Und als ich mich kurz vorher im Seminarraum einfand, sah ich Lea nirgendwo. Ich bemerkte sie erst, als sie sich direkt hinter mir auf einen Stuhl fallen ließ. Guten Morgen. Danach bist du dran, oder? Der Vortrag über Walser ließ sich überraschenderweise furios an. Dieses Mal ging es um Ein fliehendes Pferd, das einzige Buch von ihm, das ich halbwegs erträglich fand. Der Referent schien tatsächlich begeistert von seinem Thema. Er mochte dieses Buch wirklich und zitierte ständig irgendwelche Sätze Walsers, die er besonders treffend fand. Ich spürte Leas Augen auf mir. Ihre Gegenwart hatte mich wieder wach gemacht. Der 45-minütige Vortrag mit anschließender Fragerunde verging wie im Flug. Schließlich drehte ich mich zu Lea um. Sie war bereits aufgestanden und sah zu mir herunter. Ruckartig stand ich auch auf. Und plötzlich waren wir uns viel zu nah. Ich hielt den gleichen Vortrag wie immer, änderte bei jeder Konferenz nur den Titel, variierte die Reihenfolge und manchmal die besprochenen Texte. Heute aber lief mein Vortrag nicht ganz so rund. Ich versprach mich immer wieder und musste mich korrigieren. Und als ich zum Ende kam, schielte ich zum ersten Mal auf mein Handy. Es war schon kurz vor 12. Nach einem kurzen Blick in die Runde beendete ich die Sitzung. Schöner Vortrag. Ja, ich halte eigentlich immer den gleichen Vortrag. Bis jetzt hat es noch niemand gemerkt. Immer noch müde? Ich kenne ein nettes Café hier ganz in der Nähe. Kommst du aus Leipzig? Nein, ich habe hier nur studiert. Ich will eigentlich auch weg. Jetzt habe ich mich erstmal für ein Stipendium woanders beworben. Wir erreichten ein winziges Café, in dem nur ein paar kleine Tische standen. Mein Zufluchtsort vor den ganzen Unileuten. Wir bestellten Kaffee und sie begann zu erzählen. Von den unzähligen Stunden, die sie in der Bibliothek beim Schreiben ihrer Doktorarbeit verbrachte. Und vom Überdruss, der sich inzwischen eingestellt hatte. Der Titel meiner Diss ist K. schläft. Wach- und Schlafzustände im Werk Franz Kafkas. Dann erzählte sie von ihrer anscheinend anstrengenden Mitbewohnerin, mit der sie schon 5 Jahre zusammenwohnte. Mit 32 sollte man doch schon eine eigene Wohnung haben. Aber das ist selbst in Leipzig einfach zu teuer, wenn man nichts Richtiges arbeitet. Vielleicht klappt wenigstens das New York-Stipendium. Sie nahm einen Schluck Kaffee, sah mich über den Rand der Tasse mit ihren grau-blauen Augen an und sprach dann noch von ihrer Heimatstadt Frankfurt, tanzenden Clubs, ihrem Doktorvater und den Romanen Paul Austers. Wir müssen mal langsam zurück zur Uni. Wie lange bleibst du eigentlich in Leipzig? Wenn du willst, können wir uns heute Abend noch mal auf ein Bier treffen oder so. Wie zufällig berührte sie mit ihren Schuhen mein Schienbein unter dem Tisch. Ganz kurz nur. Doch ich war plötzlich wie elektrisiert. Lea interessierte mich. Und dieses Gefühl, dass mich jemand, den ich nicht kannte, interessierte, das hatte ich schon lange nicht mehr erlebt. Ich fahre erst morgen zurück. Gut. Ich dachte nicht an Emrald und an sein Seminar morgen Vormittag, als ich das sagte. Ich dachte nicht an den Zug, den ich gebucht hatte und der in ein paar Stunden nach Berlin fuhr. Ich dachte nicht an Johanna. Genauso wie gestern, als ich Lea zum ersten Mal begegnet war, dachte ich einfach gar nichts. Im Zug zurück nach Berlin las mir gegenüber eine junge Frau ein Buch meiner Schwester. Das kam öfter vor. Irene verkaufte ziemlich gut. Meine Schwester war Historikerin und hatte schon vor knapp 8 Jahren promoviert, obwohl sie nur 3,5 Jahre älter war als ich. Vor der philologischen Bibliothek kam mir Emrald entgegen. Wie immer trug er sein abgewetztes Tweed-Sakko und eine zerbeulte beige Hose. Darüber einen nagelneuen, dunkelblauen Duffelcoat. Emrald, Sie sehen mal wieder aus wie das Klischee eines verrückten Professors. Ja. Kommen Sie mit in mein Büro, Färber, und hören Sie auf mit Ihrem oberflächlichen Geschwätz. Sie müssen mir noch von der Konferenz in Leipzig berichten. Es ist zu früh für Alkohol. Ja, was haben Sie denn für eine Laune? Na gut, wie war's? Was denken Sie? Langweilig, eintönig, ermüdend, unnötig. Eine literaturwissenschaftliche Konferenz eben. Der Vortrag zum fliehenden Pferd war halbwegs interessant. Zu Bernhard habe ich allerdings selten etwas Dümmeres gehört. Walser interessant? Sind Sie verrückt geworden? Ich fand den Vortrag gut, nicht das Buch. Und Bernhard naturgemäß fürchterlich. Die Wissenschaftslangweiler vergewaltigen ihn immer wieder aufs Neue. Es ist ein Skandal. Ein fliehendes Pferd ist kein schlechtes Buch. Was ist denn los mit Ihnen, Färber? Werden Sie schon senil oder sind Sie verliebt? Ich zuckte zusammen. Man durfte Emrald nicht unterschätzen und sich von seinem Poltern in die Irre führen lassen. Er besaß eine gute Menschenkenntnis und reagierte äußerst sensibel. Naja, das ist ja ohnehin das Gleiche. Es wird immer schlimmer mit Ihnen, Färber. Sie können doch nicht ewig unterbezahlt langweilige Seminare für einfältige Studenten geben. Machen Sie doch auch. Allerdings sind Sie nicht unterbezahlt. Na, na, na, na, na, na, na. Sie sollen sich nicht mit mir vergleichen, da kann es ja nur einen Verlierer geben. Ich habe ein bahnbrechendes Buch über Thomas Bernhard geschrieben und ich war 3-mal verheiratet oder sogar 4-mal, ist auch egal. Und ich habe in Paris in den frühen 80ern mit Foucault zusammengearbeitet. Es existierte kein Beweis für eine Zusammenarbeit mit dem großen Michel Foucault. Auch wenn Emerald sich damals tatsächlich als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Paris aufgehalten haben musste. Wissen Sie, Färber, vielleicht sollten Sie mal für eine Zeit lang aus Berlin abhauen. Na, sich eine Auszeit gönnen. Klingt vielleicht abgeschmackt, aber man muss sich immer wieder in neue, unbekannte Situationen versetzen. Erst dann kann man was erreichen. Wohin soll ich denn gehen? Und außerdem, was soll das heißen, etwas erreichen? Das klingt mir zu ökonomisch. Das Leben ist doch keine Kosten-Nutzen-Rechnung. Färber, Sie müssen aufhören, alles immer mit Begriffen zu kategorisieren. Begriffe sind immer unscharf. Die Praxis dagegen ist eindeutig. Was Sie machen, wie Sie leben, das ist real. Diese ganze Theorie ist gut für Vorlesungen. Damit können Sie Ihre Studenten einschläfern. Denken wird überschätzt. So, jetzt muss ich mal langsam was essen und Sie müssen Ihr Seminar halten. Also Walser, interessant, Sie sind wirklich verrückt geworden. Verliebt oder senil, Emerald hatte wieder einmal ins Schwarze getroffen. Deshalb würde ich ihm auf gar keinen Fall von Lea erzählen. Am Nachmittag saß ich allein im Wohnzimmer auf dem Sofa und wusste nicht so recht, was ich tun sollte. Johanna war immer noch im Büro. Und in einer halben Stunde musste ich Robert von der Kita abholen. Die Tage gingen so unglaublich schnell vorbei. Diese Ereignislosigkeit schien mir seltsam zwangsläufig. Natürlich konnte man frei wählen. Niemand zwang mich zu etwas. Zumindest im sogenannten Privaten nicht. Ich hatte mich frei entschieden, Literatur zu studieren und danach zu promovieren. Trotzdem schien es mir im Nachhinein nicht so, als hätte ich eine Wahl gehabt. Emerald hatte mir vorgeschlagen, bei ihm eine Doktorarbeit zu schreiben. Und ich hatte angenommen. Entscheidungen widerfuhren einem. Man macht es eben, weil man es machte. Länger in Leipzig zu bleiben, war im Grunde auch keine bewusste Entscheidung gewesen. Ich folgte einfach Lea. Alles hier in Berlin hatte so wenig mit dem zu tun, was in Leipzig passiert war. Am Abend las ich Robert aus dem zweiten Band von Jim Knopf vor. Ich war nicht recht bei der Sache und er schien es zu merken. Bist du auch müde, Paul? Robert nannte mich nicht Papa. Zu seinem wirklichen Vater sagte er ebenfalls nicht Papa. Auch ihn sprach er nur mit Vornamen an. Johanna dagegen war selbstverständlich Mama. Sie war bereits mit Robert schwanger, als wir zusammenkamen. Allerdings kannten wir uns schon länger. Meine Schwester und sie hatten an der gleichen Universität studiert. Und als ich einmal Irene in Hamburg besuchte, trafen wir Johanna zufällig in einem Restaurant. Ich war mir sicher, dass sie einen Freund hatte. Komischerweise hatte sie das Gleiche von mir gedacht. Und so verloren wir uns aus den Augen. Es dauerte knapp 3 Jahre, bis wir uns wieder trafen. Schon an unserem zweiten Abend erzählte sie mir, dass sie im 4. Monat schwanger war, mit dem Vater aber nicht zusammenlebte. So wurde ich von einem Tag auf den anderen Teil einer Familie. Robert fielen die Augen zu. Ich strich ihm über die Stirn und ging ins Wohnzimmer. Johanna hatte ihren Laptop zugeklappt. Ich setzte mich zu ihr aufs Sofa und lehnte meinen Kopf an ihrer Schulter. Wie war dein Tag? Alles wie immer. Routine. Und bei dir? Der Regisseur des neuen Hörbuchs treibt mich in den Wahnsinn. Ich habe mit Emerald gesprochen. Ich muss nächstes Wochenende wieder nach Leipzig. Ich weiß, ist nervig. Die Fachbereiche sollen anscheinend kooperieren. Ich muss da irgendwas vorbesprechen. Sie schwieg. Und für einen Moment wollte ich ihr alles offenbaren. Wollte von Lea erzählen. Und warum ich wirklich länger geblieben war. Das ist doch gut. Du hast doch immer Angst, dass sie dich rausschmeißen. Ich habe ohnehin genug zu tun am Wochenende. Und Robert ist ja am Samstag bei der Geburtstagsfeier von Lars eingeladen. Ich legte den Arm um sie und schloss müde meine Augen. Alles war in Ordnung. Freitagvormittag. Wir saßen in Emralds Büro. Die Uniwoche neigte sich dem Ende zu. Meine Reisetasche stand gepackt neben mir. Ja. Wir haben uns von allem verabschiedet. Wer ist schon wieder dieses Wir, von dem Sie so selbstverständlich sprechen? Die sich angesprochen fühlen, werden es schon merken. Zum Beispiel Gott. Wir haben uns von den Heilsversprechungen der Religionen verabschiedet, das hat schon Nietzsche bedauert. Gott ist tot war kein Triumphgeheul, sondern ein Warnruf. Nun kommen Sie mir nicht mit den islamistischen Extremisten, das sind auch nur Nihilisten. Nur wer an nichts glaubt, kann zum Massenmord aufrufen. Und was spendet Ihnen Sinn, großer Professor? Das Lehren an einer Universität? Ach, Ferber, jetzt halten Sie endlich den Mund. Ich versuche hier einen Gedanken zu entwickeln. Können Sie dann gerne in Ihren bescheuerten Seminaren zitieren. Was haben wir denn heute noch? Was lässt uns jeden Morgen aufstehen und die Absurdität des Daseins ertragen? Die Familie vielleicht? Wohl kaum. Lassen Sie doch alle scheiden. Ich spreche hier aus Erfahrung, wie Sie wissen. Gemeinschaft ist nicht mehr gefragt. Gemeinschaft, das heißt jetzt Teamwork. Und Teamwork bedeutet gleichzeitig Konkurrenz. Zählt doch nur mehr das Verkaufen. Ich dachte an das Wochenende, das bald anbrechen würde. Emralds Theorien schienen noch weiter entfernt als sonst. Und was haben wir dann noch? Die Liebe? Das hat kürzlich zumindest eine meiner Studentinnen behauptet. Ach, Ferber. Ich muss los. Sie bleiben noch? Gehen Sie jetzt endlich. Sie werden erwartet, vermute ich. Meine Damen und Herren. Draußen vor dem Zugfenster flog die Brandenburgische Einöde vorbei. Ich blickte auf mein Handy. Nur etwas länger als eine Stunde würde die Fahrt dauern. Gerade als ich es wieder in die Tasche stecken wollte, rief meine Schwester an. Schnell stellte ich den Ton ab. Nach einer Weile spürte ich aber das Vibrieren in der Tasche. Irene, ich bin im Zug. Wahrscheinlich bricht bald die Verbindung ab. Was gibt's denn? Wohin fährst du? Bist du allein unterwegs? Ja, ich fahre nach Leipzig. Du, ich wollte nur fragen, ob ihr weiterhin plant, in ein paar Wochen zu uns nach Hamburg zu kommen. Kann ich die nächste Woche anrufen? Ich weiß noch nicht, ob das klappt. Johanna und ich haben viel um die Ohren. Paul, ist alles gut bei dir? Klar. Die Verbindung ist nur schlecht. Übrigens sehe ich andauernd Leute, die dein neues Buch lesen. Hast du es denn gelesen? Bin fast durch. Ja, du, dann kannst du mir das nächste Mal erzählen, wie du es fandest. Ich suchte den Bahnsteig nach Lea ab und sah sie schließlich, wie sie ein paar Meter weiter nach mir Ausschau hielt. Wir küssten uns gleich auf dem Bahnsteig. Mit der Straßenbahn fuhren wir zu ihrer Wohnung. Als wir nach ein paar Stationen ausstiegen, liefen wir eine breite Allee hinunter, imposante Altbauten auf beiden Seiten, die meisten saniert, einige noch mit romantisch abbröckelnden Fassaden. Die Orientierung hatte ich sofort verloren. Schließlich blieben wir vor einem sanierten Altbau stehen und küssten uns noch einmal, bevor sie die Tür aufschloss. Meine Mitbewohnerin Alice ist da. Doch von Alice keine Spur. Wir setzten uns in die Küche und tranken Tee. Lea erzählte von ihrer Bewerbung für ihr Stipendium in New York. Aha, der Neue. Ich bin die Alice. Meine Mitbewohnerin Alice. Eine sehr große, sehr blonde Frau stürmte in die Küche. Ich gab ihr die Hand und nannte meinen Namen, den sie schon zu kennen schien. Sie machte sich ohne erkennbares Ziel an den Küchenschränken zu schaffen. Ich bin Paul. Ey, ich weiß doch, wer du bist. Ich habe alle Bücher deiner Schwester gelesen. Aha. Total seltsam, dass ihr Bruder jetzt bei uns in der Küche sitzt. Du schreibst keine Bücher, oder? Ich glaube das einfach nicht. Irene Ferbers Bruder. Alice ist Historikerin. Als Lea deinen Namen sagte, da klingelte es sofort bei mir. Hallo? Irene Ferber, die kennt man, die ist berühmt. Wollt ihr was essen? Ich sah zu Lea. Sie rollte mit den Augen und schnitt sich mit der Hand symbolisch den Hals durch. Ich verstehe schon. Ihr wollt lieber unter euch bleiben. Wir hatten einen geheimen, nicht ausgesprochenen Pakt geschlossen, Leas Zimmer erst einmal zu meiden. Und damit auch ihr Bett. Ich habe Alice nichts erzählt. Die kriegt einfach alles raus. Ich kann immer nur bestätigen, was sie eh schon weiß. Wir saßen in einem kleinen Imbiss und berührten uns ständig. Beiläufig am Arm oder unsere Schuhe unterm Tisch verhakten sich wie zufällig. Lass uns noch in die Kneipe da vorne gehen. Ja. Wir bestellten Wodka-Shots, tranken stehend an der Theke. Betrunken fühlte ich mich nicht Und Lea schien sehr viel mehr Alkohol zu vertragen als ich. Warst du schon mal in New York? Nein. Ich auch nicht. Keine Ahnung, ob ich so eine große Stadt aushalte. Aber im Prinzip ist es mir egal. Ich will nur hier weg. Hier, es ist doch schön. Ich würde hier nie weggehen. Später stiegen wir leise die Treppe zu Leas Wohnung hinauf, in der Angst, Alice wäre noch wach. Doch sie schlief schon und wir stürmten Leas Zimmer. Alice sah ich nur noch ein einziges Mal. Natürlich in der Küche. Ich wartete auf Lea, lehnte am Türrahmen und versuchte, so unbeteiligt wie möglich zu wirken. Paul, pass auf. Pass einfach auf, ja? Was meinst du? Bevor sie antworten konnte, ging die Badezimmertür auf. Na, versteht ihr euch gut? Auch wenn das Wochenende anfangs unendlich schien, verging es doch wie im Flug. In einer Stunde würde mein Zug zurück nach Berlin fahren. Alice ist komisch. Sie hat gesagt, ich soll aufpassen. Oh, vergiss es einfach. Alice redet viel, das muss man nicht ernst nehmen. Draußen regnete es und wir lagen auf dem Bett in Leas Zimmer. Sie erzählte, dass ihr Vater als Juraprofessor an der Frankfurter Universität lehrte und ihre Mutter früher Lehrerin gewesen war, aber sich mittlerweile im Vorruhestand befand wegen psychischer Probleme. Wann sehen wir uns das nächste Mal? Ich weiß nicht. Ich könnte ja auch mal zu dir nach Berlin kommen. Ich komme wieder. Wir umarmten uns noch einmal und ich sprang im letzten Moment in den Zug. Lea und ihre Wohnung schienen mir auf einmal weit weg, obwohl der ICE gerade erst losfuhr. Ich holte mein Handy aus der Tasche. Das ganze Wochenende über hatte es dort vergraben gelegen. 4 Anrufe in Abwesenheit zählte die Anrufliste. Einer von Emerald und 3 von Johanna. Die Geschichte mit Foucault war natürlich eine Lüge. Ich hatte zwar eine Vorlesung von Michel Foucault Anfang der 80er Jahre am Collège de France besucht, noch weder für ihn gearbeitet, noch überhaupt ein Wort mit ihm gewechselt. Paris stellte sich als ein einziger Reinfall heraus. Ein Jahr lang vegetierte ich in einem dunklen und winzigen Zimmerchen vor mich hin, doch ich bereute mein Jahr in Paris keineswegs. Schnell, noch als Doktorand wieder zurück in Berlin, hatte ich gelernt, dass es an der Universität auf Legendenbildung ankam. Da nützte so eine Foucault-Sage. Und wenn ich eins hasste, dann Bürokratie. Zum Glück fand ich schnell Schenker, der mir die Last der Organisationsarbeit vollständig abnahm. Ja, wie sollte man das alles ohne Rum ertragen? Die Nachmittage mit Färber in meinem Büro zählten zu den seltenen Lichtblicken im langweiligen Universitätsalltag. Neuerdings wirkte er fahrig und nervös und sprach dem Alkohol fast so sehr zu wie ich, vertrug ihn jedoch naturgemäß viel schlechter. Er lebte mit einer Frau und ihrem Sohn zusammen, und zwar seit Geburt des Kindes. Was zum Teufel sollte das? Kinder waren ja schon schlimm genug, aber dann noch nicht einmal das eigene. Was hatte man davon? Obwohl ich seit Jahren die Nachmittage mit Färber in meinem Büro verbrachte, wusste ich fast nichts von ihm. Und nach dieser Konferenz in Leipzig versiegten auch noch die letzten vernünftigen Gespräche. Er wollte auch nicht darüber sprechen, was vorgefallen war, doch im Grunde wusste ich es. Er hatte seine Freundin betrogen, anders war sein Verhalten nicht zu erklären. Wahrscheinlich hatte er immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben, so etwas wie dauerhaftes Glück zu finden. Ich zwängte mich durch die mit Koffern zugestellten Abteile, bis ich endlich einen freien Fensterplatz fand. Gerade als der Zug nach Leipzig sich in Bewegung setzte, klingelte mein Handy. Färber, wo sind Sie? Es ist Freitagnachmittag und Sie sind nicht an der Uni. Was ist denn das für eine Arbeitsauffassung? Wie Sie wissen, gebe ich meine Seminare am Montag, Mittwoch und Donnerstag. Und Sie kennen meine Arbeitsauffassung. Die ist wie Ihre. Ach, Sie sind doch nicht bei Sinn, Färber. Seit Wochen schon. Kommen Sie am Montag sofort in mein Büro. Ich muss dringend mit Ihnen sprechen. In letzter Zeit ging ich Emerald ein wenig aus dem Weg, was natürlich nur leidlich klappte. Ich verließ höchstens noch zum Mittagessen und zu meinen Seminarzeiten das Büro. Meistens saß ich ohnehin vor dem Computer und schrieb Lea E-Mails. Oder wir telefonierten. Oder schrieben uns wenigstens eine SMS. Zu Hause versuchte ich, den Kontakt weitestgehend zu vermeiden. Meine Leipzig-Aufenthalte, jedes zweite Wochenende, musste ich vor Johanna mit Lügen decken. Allerdings nur selten, wir redeten kaum darüber. Ich hatte meine erste Idee ausgebaut, eine Kooperation zwischen unseren Universitäten erfunden. Am Wochenende traf man sich, um Anträge zu schreiben und über anstehende Projekte zu diskutieren. Die verpassten Anrufe von Johanna damals bei meinem zweiten Besuch in Leipzig erwähnte ich nicht. Sie ebenfalls nicht. Nur einmal schien sie daran zu denken. Wir saßen gerade mit Robert am Küchentisch und spielten Karten. Du musst zwar ziehen, Paul. Oh nee. Geht dein Handy eigentlich noch? Ja, wieso? Egal. Wer gewinnt? Ich gewinne. Uno. Oh. Lea dagegen ahnte etwas. Ich erfand immer neue Gründe, warum sie mich nicht in Berlin besuchen konnte. Anfangs wunderte ich mich noch über meine Erfindungsgabe, doch meine Geschichten, so obskur sie auch klangen, wurden geglaubt. Wahrscheinlich hatte ich das von Emerald gelernt. Du kannst allen alles erzählen. Du musst es nur gut erzählen. Mein sechster Besuch. Ich sah Lea sofort, als ich aus dem Zug stieg. Natürlich fand ich sie schön. Schöner als Johanna. Ständig drängten sich diese Vergleiche auf. Ah, da bist du ja. Hast du mich auch nicht gesehen? Doch. Aber sie hatte schon begonnen zu erzählen. Alice hatte Lea heute Morgen darum gebeten, sie auf eine Party zu begleiten. Natürlich habe ich keine Lust, aber wir haben schon so lange nichts mehr zusammen gemacht. Die Party ist von einem Bekannten, er arbeitet am Institut. Und ich glaube, sie mag ihn. Okay, dann lass uns hingehen. Ja? Mhm. Johanna hätte ich diesen Wunsch sofort abgeschlagen. Als wir in der Wohnung ankamen, hatten wir, wie jetzt immer, sofort Sex. Ohne wieder vergleichen zu wollen, Sex mit Lea war nicht besser als mit Johanna. Auch nicht besonders anders. Die Party war gar keine Party. Höchstens 15 Gäste standen oder saßen im Wohnzimmer und Küche. Alice hatte sofort das Kommando über die Küchengruppe übernommen. Man hätte meinen können, es wäre ihre Party. Michael, der eigentliche Gastgeber, war etwa einen Kopf kleiner als sie und wirkte eher schüchtern. Ich konnte mir kaum ein unpassenderes Paar vorstellen. Lea und ich flüchteten ins Wohnzimmer und tranken innerhalb einer Stunde eine ganze Flasche Weißwein. New York ist so gut wie sicher. Die Bewerbung ist fertig und mein Professor glaubt, dass es klappt. Ich traute mich nicht zu fragen, was dann aus uns werden würde. Und besuchen konnte ich sie bestimmt nicht. Wie sollte ich Johanna eine Reise in die USA erklären? Der Gastgeber setzte sich uns gegenüber auf einen Sessel. Er schien ziemlich betrunken. Das ist Michael und das ist Paul. Ich habe deinen Vortrag bei der Konferenz zur Nachkriegsliteratur gehört. Interessantes Thema. Aber was hat Thomas Bernhard damit zu tun? Und du warst Martin Walser. Ich will euch was zeigen, kommt. Michael führte uns in ein Treppenhaus. Am Ende der Treppe kletterten wir eine schmale Leiter hinauf und gingen über das Dach zu einer weiteren Leiter, über die wir in ein anderes Treppenhaus gelangten. Ist das hier das leere Haus? Ja, genau. Da unten ist noch alles verrammelt. Da kommt man auch gar nicht mehr rein. Aber vor ein paar Wochen habe ich dann diese Leiter entdeckt. Hier war nicht einmal mehr abgeschlossen. Wir betraten eine Wohnung. Es roch leicht abgestanden und ein wenig süßlich. Viel sehen konnte man nicht. Wir folgten Michael durch den Flur in ein Zimmer, das nach vorne auf die Straße zeigte. Ich konnte erkennen, dass der Raum möbliert war. Unberührt. Seit Ewigkeiten. Ich komme mindestens zweimal pro Woche hierher. Ich setze mich ins Wohnzimmer oder in die Küche da. Jeder Raum ist noch komplett eingerichtet. Ich stelle mir dann vor, hier zu leben. Für eine Stunde bin ich dann jemand anders. Ich führe das Leben eines fremden Menschen in einer längst vergangenen Zeit. Was wird jetzt eigentlich aus Alice und dir, Michael? Lasst uns wieder rübergehen, ja? Ich brauche mehr Wein. Später, wieder zu Hause, hatten Lea und ich nochmal Sex. Ich weiß nichts von dir. Was du in Berlin machst. Du könntest deine Familie haben. Oder ein Serienmörder sein. Fehlt dir das? Alltag zusammen. Bis jetzt noch nicht. Aber irgendwann bestimmt. Wenn du nach New York gehst, wird sowieso alles anders. Dann habe ich eben auch mein eigenes Leben, von dem du nichts weißt. Es gibt nichts in Berlin. In ein paar Jahren sind wir richtig alt. Das denkst du, wenn du mich ansiehst? Vielleicht ist das hier das letzte Mal. Das letzte Mal was? Dass wir sowas erleben, wie wir es gerade erleben. Sowas Unschuldiges. Und Alice sehnt sich genau danach. Deswegen gönnt sie es uns nicht. Ich weiß gar nicht, wann sie ihre letzte Beziehung hatte. Das ist bestimmt schon Jahre her. Ich war plötzlich wütend, weil ich mit Lea nicht offen sprechen konnte. Auch wenn ich nicht eigentlich log, ich musste permanent etwas verschweigen. Am Sonntagmorgen wachte Lea krank auf. Ihre Wangen waren gerötet und sie hatte offensichtlich Fieber. Krank fand ich sie noch schöner. Ich musste zum Bahnhof. Ich hatte Johanna versprochen, schon mittags wieder in Berlin zu sein. Ist okay, wenn du gehst. Ich will sowieso nur schlafen. Ich schreibe dir, wenn ich zu Hause bin. Als ich aus der Tür trat, fiel mir auf, dass ich mich außer am ersten Tag der Konferenz nie allein durch Leipzig bewegt hatte. Ich war immer nur Lea gefolgt. Es nieselte leicht. Die Straßen schienen keinem System zu gehorchen, verliefen nie parallel zueinander, sondern schnitten sich in den unmöglichsten Winkeln. Plötzlich stand ich wieder vor Leas Haus. Ich schrieb Johanna eine SMS, dass ich mir wohl eine Magen-Darm-Grippe eingefangen hatte und noch mindestens einen Tag länger in Leipzig bleiben musste. Am darauffolgenden Wochenende fuhren wir endlich zu Irene nach Hamburg. Ich hatte es schon so lange versprochen, es ließ sich einfach nicht mehr verhindern. Johanna saß mir gegenüber, sah unablässig aus dem Fenster und hörte gar nicht mehr auf zu grinsen. Du kennst die Strecke doch schon in- und auswendig. Na und? Ich mag einfach diesen Moment, wenn man in die Stadt einfährt, der Zug langsamer wird und man die Kräne am Hafen sieht. Dann die Tennisplätze direkt neben den Schienen, die immer neuen Graffiti an den Mauern. Obwohl ich hier nicht mehr zu Hause bin, fühlt es sich trotzdem an wie Heimkommen. Irene holte uns am Bahnhof ab. Ihr Mann Helmut hatte überraschend zu seiner Mutter fahren müssen und ließ sich entschuldigen. Du bist viel in Leipzig, oder? Es ist schon eine Ewigkeit her, dass ihr das letzte Mal zu Besuch wart. Ja, diese Kooperation wird immer arbeitsintensiver. Wie geht's denn mit deinem neuen Buch voran? Interessiert dich das wirklich? Beim Essen erzählte Irene von ihrer komplizierten Lage an der Hamburger Universität. Ich habe überhaupt keine Lust, mich bei den wichtigen Funktionsträgern, übrigens fast ausschließlich Männer, anzubiedern. Ich weiß, dass das ein Fehler ist, wenn man eine Professur will. Meine Kollegen sind da um einiges schamloser. Ich beobachtete Robert, wie er aus den getrockneten Tomaten und den schwarzen Oliven Gesichter auf seinem Teller baute, statt sie zu essen. Mit einer Gabel spießte ich ein Olivenauge auf und steckte es mir in den Mund. Essenclown hätte früher bei uns mindestens eine Ohrfeige gegeben. Genau. Du magst doch gar keine Oliven, Robert. Doch. Na, iss mal eine. Mach ich doch. Du bist fies, Paul. Der Junge ist eben kreativ. Lass dich nicht von den Uni-Leuten nerven. Du bist zu gut, um dich mit sowas abzugeben. Das hast du zu mir noch nie gesagt. Ja, du denkst ja auch, dass du zu gut bist, deine Diss zu Ende zu schreiben. Da muss man dich nicht noch unterstützen. Wär doch nicht so gemein zu Paul. Geht doch gerade vorwärts mit seiner Karriere. Aber macht euch nur über mich lustig. Ich meine das ernst. Robert, hör auf, dir immer Oliven zu nehmen, wenn du sie nicht essen willst. Doch, ich esse sie doch. Wer will Nachtisch? Ich, Schokolade. Später, die anderen waren schon ins Bett gegangen, saß ich allein mit Irene am Küchentisch. Wir gönnten uns nun ein letztes Glas Rotwein. Zum ersten Mal heute Abend sah ich meine Schwester richtig an. Du siehst müde aus. Ist schon spät. Ich bin so viel Wein nicht gewohnt. Ich meine nicht müde im Sinne von, dass du langsam mal schlafen gehen solltest. Sehr charmant. Du mutest dir zu viel zu. Ich weiß, das sagt Helmut auch die ganze Zeit. Aber wenn ich mir mal einen Tag frei nehme oder auch nur ein paar Stunden, wird mir sofort langweilig und ich sehne mich zurück an meinen Schreibtisch. Du kennst mich. Brauchst du wirklich beides? Das Unterrichten und das Schreiben. Du könntest dich ja auch nur auf deine Bücher konzentrieren. Vielleicht mache ich das. Du siehst dagegen total frisch aus. Sehr witzig. Nein, ich meine das ernst. Du wirkst wirklich, wie soll ich das sagen, ohne dass das blöd klingt, ausgeglichen vielleicht? Zufrieden. Es freut mich. Lass uns schlafen gehen. Johanna trug unsere Taschen die Treppe hinauf, ich den schlafenden Robert. Wir hatten den letzten Zug aus Hamburg genommen. Morgen früh würde unser Alltag wieder losgehen. Schön, dass wir mal wieder ein Wochenende zusammen verbracht haben. Irgendwie habe ich das vermisst in letzter Zeit. Ja, ich fand es auch schön. Aber ich muss nächstes Wochenende wieder nach Leipzig. Leider. Okay. Sie nickte und ging ins Badezimmer und für einen Moment war ich mir sicher, sie wusste es. Am nächsten Tag saß ich in der Mensa. Natürlich entdeckte mich Emrald sofort und setzte sich neben mich. Haben Sie keinen Hunger? Ich halte diesen Mensa-Fraß einfach nicht mehr aus. Aber ich freue mich, Sie mal wieder zu sehen. Sie machen sich ja in letzter Zeit rar. Ich glaube, das letzte Mal habe ich Sie am Telefon gesprochen, während Sie gerade im Zug saßen. Warum kommen Sie überhaupt noch in die Mensa? Faber, diese Mensa ist unser Schicksal. Wir hassen es, trotzdem müssen wir jeden Tag hingehen und diesen Fraß in uns hineinstopfen. Also es ist ja immer, wir wollen nicht schon wieder einen grottenschlechten Tatort sehen. Wir wollen nicht zum 1000. Mal ein Seminar über Schiller halten, aber wir tun es, weil es Routine geworden ist. Und der Mensch liebt Routine. Wir stellten uns vor den Haupteingang des Instituts in die Kälte. Und Emrald steckte sich einen Zigarillo zwischen die Lippen. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Wollten Sie nicht eigentlich das Rauchen aufgeben? Sie benehmen sich schon fast wie meine Frau. Was machen Sie denn eigentlich die ganze Zeit? Wir haben das Wochenende bei meiner Schwester in Hamburg verbracht. Er nickte, machte jedoch keine Anstalten, etwas zu sagen. Ihnen scheint gar nicht bewusst zu sein, was das für eine wertvolle Zeit für Sie im Moment ist. Ich weiß, das sehen Sie nicht so, aber ich versichere Ihnen, es wird nicht besser werden. Im Gegenteil. Es macht alles immer weniger Spaß. Selbst wenn Sie irgendwann ein großes Büro und devote Mitarbeiter bekommen. Er drehte sich um, ohne eine Antwort von mir abzuwarten, und verschwand im Foyer. Noch jemand zugestiegen? Die Fahrscheine bitte. Der Schaffner sah mich ungläubig an. Ich weiß auch nicht. Es tut mir leid. Ich durchsuchte meine Jacken und Hosentaschen. Ich musste mein Portemonnaie am Bahnhof verloren oder, noch schlimmer, bei Lea vergessen haben. Darin steckte auch meine Hin- und Rückfahrkarte. Sie können sich auch nicht ausweisen? Mein Ausweis war natürlich auch im Geldbeutel. Ich kann Ihnen meinen Namen und meine Adresse aufschreiben. Und Sie schicken mir eine Rechnung? Aber ich weiß ja nicht, ob Sie das wirklich sind. Genau genommen fahren Sie schwarz. Kurz entschlossen zog ich eine Hausarbeit aus meinem Rucksack, die ich eigentlich dieses Wochenende hätte korrigieren müssen. Auf dem Deckblatt stand unter dem Titel mein Name samt Anschrift am Institut. Hier, ich arbeite an der Freien Universität. Na, meinetwegen. Irgendein offiziell wirkendes Dokument. Damit konnte er arbeiten. Als der Schaffner endlich das Abteil verlassen hatte, ging ich auf den Gang und rief Lea an. Dein Geldbeutel liegt hier. Ich habe ihn in meinem Zimmer auf dem Boden gefunden. Da muss dir wohl aus der Jacke gefallen sein. Oh, zum Glück habe ich ihn nicht am Bahnhof verloren. Ein paar Sachen sind rausgerutscht. Deine Bankkarte und dann noch... Macht nichts. Wer ist denn das auf dem Foto? Meine Schwester und ihr Sohn. Soll ich dir den Geldbeutel nach Berlin schicken? Ja, das wäre gut. Am besten ans Institut. Ich schicke dir gleich die Adresse, ja? Wir verabschiedeten uns und ich legte auf. Auf der Rückseite der Bücher meiner Schwester prangte natürlich ein Autorenfoto von ihr. Lea brauchte sich nur ein Exemplar von Alice ausleihen und sie wüsste, dass die Frau auf dem Bild natürlich nicht Irene Färber war. Durch die weißen Vorhänge schien die Sonne auf mein Gesicht. Das klassische Gefühl der Ortlosigkeit nach dem Aufwachen. Leipzig oder Berlin? Ich sah auf die Uhr, 11:15. Ich konnte mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so lange geschlafen hatte. Warum hatte mich Johanna nicht geweckt? Langsam stand ich auf öffnete die Vorhänge, schlurfte in die Küche und setzte Kaffee auf. Ich stellte mich ans Küchenfenster, trank den heißen Kaffee und sah in den stillen Hinterhof hinunter. Sollte ich Lea anrufen? Oder wenigstens eine SMS schreiben? Ich fuhr mit der U-Bahn zur Universität. Als ich am Institut ankam, ging ich sofort zu Emralds Büro. Es war abgeschlossen. Die Tür zu Schenkers Büro stand wie immer offen und er saß hinter seinem Computer. Ist Emrald schon nach Hause gefahren? Hat sie niemand benachrichtigt? Professor Emrald ist für die nächsten Wochen krankgeschrieben. Wahrscheinlich sogar für das ganze restliche Semester. Er liegt in der Charité. Machen Sie sich keine Sorgen. Es war nur ein leichter Herzinfarkt. Er wurde gestern Vormittag eingeliefert. Auf einmal fühlte ich mich schuldig, ihm die letzten Wochen aus dem Weg gegangen zu sein. Im Moment kann er noch keinen Besuch empfangen. Außer seiner Frau lassen Sie niemanden zu ihm. Wahrscheinlich können Sie ihn im Laufe der Woche besuchen, wenn Sie wollen. Als erstes rief ich Lea an. Jetzt hatte ich ja einen Grund. Sie ging nicht an ihr Handy, wahrscheinlich saß sie in der Bibliothek. Johanna nahm dagegen sofort ab. Was ist los? Emrald liegt im Krankenhaus. Was ist passiert? Geht's ihm gut? Ich weiß auch nicht genau. Schenker hat was von einem Herzinfarkt gesagt. Nur leicht, aber man darf ihn noch nicht besuchen. Wie alt ist Emrald eigentlich? 60? Gesund hat er nicht gelebt. Was soll das denn heißen? Noch ist er nicht tot. Es tut mir leid. Ist bestimmt nicht so schlimm. Ja. Mach dir nicht so viele Sorgen, Paul. Emrald ist zäh. Ich beschloss für heute Schluss zu machen, packte meine Sachen zusammen. Als ich gerade in die U-Bahn stieg, rief Lea an. Was ist los? Ich erzählte von Emralds Herzinfarkt. Sie drückte etwas förmlich ihr Mitleid aus. Dann ging uns der Gesprächsstoff aus, was sonst eigentlich nie vorkam. Wie alt ist denn dein Chef? 59. Mach dir keine Sorgen. Wenn es sich nur um einen leichten Infarkt handelt, dann ist er in ein paar Wochen wieder auf dem Damm. Mich überkam ein ähnliches Gefühl wie heute Vormittag, nach dem Aufwachen, als ich für ein paar Sekunden nicht wusste, wo ich mich befand. Leipzig, Berlin, Johanna, Lea, alles vermischte sich plötzlich. Ich setzte mich auf eine Bank. Ich vermisse dich. Lea? Ich muss mal wieder zurück ins Seminar. Beinahe hätte ich jetzt doch das Foto angesprochen. Das Foto sei natürlich nicht von meiner Schwester, sondern von meiner Cousine, was weiß ich. Übrigens habe ich vorhin erfahren, dass es mit New York klappt. Bald bin ich weg. Johanna atmete ruhig und regelmäßig. Sie lag neben mir im Bett, unbeweglich und starr. Es schien fast, als würde sie sich schlafend stellen. Wie so oft in den letzten Wochen, seit dem Verlust des Portemonnaies, dachte ich auch jetzt wieder über meinen Plan nach, den ich Johanna gestern endlich erzählt hatte. Robert sollte während der Semesterferien 4 Wochen bei seinem Vater verbringen. Für Johanna dagegen würde der Sommer besonders stressig und arbeitsintensiv werden. Alle waren verplant. Nur ich hatte nichts zu tun. Wir hatten immerhin überlegt, im Spätsommer zu dritt ein kleines Haus in Brandenburg zu mieten. Ich stand auf und schlich barfuß in die Küche. Ich schaltete mein Handy ein und checkte meine E-Mails. Lea hatte natürlich immer noch nicht geschrieben. Ich wusste nicht einmal, ob sie noch in Deutschland war. Auf dem Küchentisch lag mein Geldbeutel, den sie mir vor ein paar Wochen geschickt hatte. Kommentarlos. Bist du schon lange wach? Ich glaube, ich gehe heute zu Emrald. Schenker meint, es geht ihm besser, was immer das heißen soll. Willst du Emrald fragen, was er davon hält, dass du nach New York gehst? Emrald hatte mal einen Mitarbeiter, der jetzt an der Columbia University in New York Dozent ist. Vielleicht kann er mich mit dem in Kontakt bringen. Ich glaube, der forscht sogar über Nachkriegsliteratur. Ich weck mal Robert. Auf dem langen Gang war niemand zu sehen. Das Neonlicht der Deckenbeleuchtung spiegelte sich auf dem weißen Linoleumboden. Ich zögerte kurz, bevor ich klopfte. Emrald saß aufrecht im Bett und trug einen grauen Tweed-Dreiteiler mit weinroter Krawatte. Auf seinem Schoß lag Auslöschung von Thomas Bernhard, sein Lieblingsbuch seit Jahren. Färber? Also, das ist ja eine Überraschung. Sie sehen gut aus. Jedenfalls besser, als ich erwartet hatte. Ja, Ja, das nehme ich mal als Kompliment. Sie dagegen sehen eher so mittel aus, wenn ich das sagen darf. Ich habe Ihnen die schrecklichsten Pralinen mitgebracht, die es unten im Kiosk zu kaufen gab. Danke. Wenn Sie wenigstens mit Schnaps wären. Die weigern sich beharrlich, mir auch nur den kleinsten Tropfen Rum oder Whisky zu bringen. Wahrscheinlich zu Recht. Ach, was wissen Sie denn schon, Färber? Ist denn wirklich alles wieder in Ordnung? Oder belügen Sie mich wie immer? Na ja, mir geht's gut. Zweimal täglich kommen die Weißkittel und messen dutzende Werte, von denen ich noch nie im Leben etwas gehört habe. Ich werde bestens versorgt. Aber Sie, mein lieber Färber, Sie scheinen ja völlig verrückt geworden zu sein. Wann wollen Sie denn nach New York fliegen? Woher hatte er das schon wieder erfahren? Wahrscheinlich von Schenker, bei dem ich ja meinen Urlaubsantrag einreichen musste. Erst in den Semesterferien. Ja, aber das ist ja nicht einmal in 2 Wochen. Bleiben Sie dann auch gleich die ganzen Ferien weg. Ihre Arbeitsmoral befindet sich im freien Fall, Färber. Und ich dachte, Sie wären ohnehin schon ganz unten angekommen. Können wir zur Abwechslung einmal über Sie reden? Ich erinnere Sie ja nur ungern, aber Sie hatten einen Herzinfarkt. Ich fahre nur in den Urlaub. Ja, aber da steckt doch was anderes dahinter. Eine neue Umgebung ist doch nicht schlecht. Vielleicht kann ich dort sogar wieder mit der Arbeit an der DIS anfangen. Lindemann lebt doch in New York. Erinnern Sie sich? Er ist als Dozent an die Columbia gegangen. So wie sich das anhört, fährt Ihre Freundin nicht mit, wa? Naja, ja, einer muss ja Geld verdienen. Sie haben mir doch geraten, aus Berlin abzuhauen. Ich? Wenn ich sowas gesagt habe, dann habe ich es bestimmt ganz anders gemeint und Sie haben es wie üblich nicht verstanden. Aber ne, da muss doch was anderes dahinter stecken. Komm, erzählen Sie mir alles. Da steckt nichts dahinter. Färber, vielleicht bekommt Ihnen diese ständige Beschäftigung mit Literatur neben mir. Ich habe schon ganz andere Scheitern sehen. Die Literaturwissenschaft ist vielleicht der härteste Job, den man sich als Schwächling aussuchen kann. Und was sind wir anderes als Schwächlinge? Wollen Sie mir damit auf eine besonders nette Weise mitteilen, dass ich mir einen anderen Beruf suchen soll? Oder überhaupt einen Beruf? Das meine ich nicht, Färber. Denken Sie mit. Wir Literaturwissenschaftler interpretieren ständig die Ideen und intellektuellen Auswüchse der großen und leider auch nicht allzu großen Autoren. Und was machen die? Sie entwerfen diese Welten, die wir durchleuchten und schließlich kritisieren. Das ändert aber nichts daran, dass wir uns in ihnen aufhalten, in ihnen leben. Es handelt sich ja nicht um unsere eigenen Welten. Wir sind nur zu Besuch. Doch wir sind der Gast, der bis zum Ende der Party bleibt. Und wir sind wahrscheinlich noch viel größere Phantasten als die Schriftsteller. Auf was wollen Sie hinaus, Emrald? Dass wir uns nicht zufrieden geben mit dieser einen Welt, in der wir leben. Wir sind süchtig nach Parallelleben. Oh, ja, der gute Lindemann also, ja, stimmt. Ja, der ist jetzt Dozent in den Staaten. Der war übrigens gar nicht so dumm. Ne? Und im Gegensatz zu Ihnen sehr fleißig. Dann fragen Sie mal Schenker, der hat bestimmt seine Adresse. Mit besten Grüßen von mir, was auch immer das bringen soll. Danke. Ich brauche einfach eine Auszeit, um mir über ein paar Dinge klar zu werden. Och, aber über ein paar Dinge klar werden. Hören Sie endlich auf, so komisch daherzureden. Das alles interessiert mich nicht. Was steckt wirklich hinter dieser Reise? Eine andere Frau, vermute ich. Wenn Sie ohnehin alles wissen? Natürlich! Natürlich! Ich habe es gleich geahnt. Wer ist es? In diesem Moment klopfte es. Und der Kopf einer besorgt blickenden Krankenschwester erschien im Türspalt. Dann mache ich mich mal wieder auf den Weg. Wagen Sie es ja nicht! Emrald streckte seine Hand aus, um mich festzuhalten. Doch ich hatte schon die Tür erreicht, durch die die Schwester gerade mit einem vollbeladenen Tablett ins Zimmer marschierte. Guten Appetit und gute Besserung. Als ich das Krankenhaus verließ, versuchte ich zum Gefühl tausendsten Mal Lea zu erreichen. Wie immer ging nur ihre Mailbox an. Wahrscheinlich war sie längst nach New York geflogen. Parallelleben von Sebastian Lehmann. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Erster Teil. Die Rollen und ihre Darsteller: Paul Färber, Ole Lagerpusch, Professor Emrald, Martin Reinke, Johanna, Caroline Schuch, Lea, Marlene Lohse, Robert, Franz Hublo. Irene, Katja Bürkle. Schenker, Christoph Pütthoff. Michael, Robert Bester. Alice, Stefanie Kirsten. Nachbar, Matthias Scheuring. Schaffner, Thomas Krümmel. Besetzung: Stefan Cordes. Ton und Technik: Roland Grosch, Thomas Rombach, André Buscharepp und Julia Kümmel. Regieassistenz: Miriam Brandt. Regie: Silke Hildebrandt. Produktion: Hessischer Rundfunk 2019. Winter and spring, winter and spring, summer and fall, summer and fall. You're the windsurfer crossing the ocean on the boat behind. Redaktion: Cordula Huth.